إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دوترش سفر عبشان دويتش und man kann auch den Unterricht Barakallahu Fikum mithören auf Ustream TV Audio Islam Kanal. Dort könnt ihr das auch, wenn hier Probleme bald sind. Oder kann man auch den Unterricht live mithören, Barakallahu Fikum, Quran Sunnah, Quran-Sunnah.de. Und auf Facebook auch kann man den Unterricht mitverfolgen, inshallah. كتاب القضاء، الحديث السادس بعد الألف والثلاثمائة. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي هو من سكن البادية، البدوي من سكن البادية، مثل ما يقول بدوي، قروي، من سكن القرية، مدني، من سكن المدينة، إلى غير ذلك. وهذا الحديث فيه أنه ما تصح شهادة البدوي على صاحب القرية، ولهذا ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة. قال أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث، لأنه متهم حيث يشهد بدويا ولم يشهد قرويا، وإليه ذهب مالك، إلا أنه قال: لا تقبل شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الأكثر إلى قبول شهادته، وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية، إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة. واستدل في البحر لقبول شهادتهم بقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على هلال رمضان. القضية والله تعالى أعلى وأعلم هي، بارك الله فيكم، في مسألة لا يعرفها البدوي عند أهل القرى أو عند أهل المدن، يعني في قضية ما يستطيع يفهمها أو ما يستطيع يعرفها، لك ما تقبل شهادته، ولما فيهم من الجهالة والجفاء، وأحيانا يقول كلام غير مسؤول عنه. فالمقصود هنا ليس كل بدوي، إنما أولئك الذين يتصفون بصفات معينة، وتكون الشهادة في قضية هم ما يعرفوها، لأنهم أصل في البادية أي في البعد، وعندهم شيء من الجهل والجفاء، وليس كما أهل المدن والقرى، وليس أن المسألة على إطلاقها هكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، إذن هي في قضايا معينة وليست في كل القضايا، والله أعلم. بارك الله فيكم. أبو هريرة sagte: ich hörte dem Propheten صلى الله عليه وسلم sagen: das Zeugnis oder Zeugenaussage eines Bedouinen, eines Nomaden vom Weiten, sollte nicht angenommen werden, wenn er bezeugt auf einen, der aus dem Dorf ist oder aus der Stadt. Das war Abu Dawud und Ibn Majah. Es gibt Leute, die kommen aus dem Weiten. Es gibt Leute, die Nomaden sind, die leben in der Wüste. Und diese Leute, wenn sie Zeugenaussage machen gegen eine Person aus dem Dorf oder aus der Stadt, das wird nicht angenommen. So sagte Al-Imam Ahmed und auch Al-Imam Malik. Er sagte, Malik, das wird nicht angenommen, weil diese Leute unwissend sind und weil sie hart sind zu den anderen, und sie können das nicht genau wiedergeben, was sie gehört haben oder gesehen haben. Natürlich, das sind Aussagen von Gelehrten, Aber die meisten Gelehrten nehmen Zeugnis Aussage von einem Zeugenaussage von einem Bedouinen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber hat Zeugenaussage von einem Bedouinen angenommen, das war bezüglich Ramadan, als er gekommen ist und er gesagt hat: Oh Prophet, ich habe den Mond gesehen. Der Prophet hat das angenommen. Wie können wir denn das Hadith jetzt erklären? Das heißt, bei den Leuten, die unwissend sind, die nicht korrekt sind bei Wiedergeben eines Geschehens und die sind vom Weiten, sollte man nicht annehmen, weil sie das nicht wissen. Oder die werden etwas sagen, was sie denken, das wäre richtig. Und viertens, wallahu ta'ala ala wa alam, als Grund dafür ist, es gibt bestimmte Themen, die die Leute in der Stadt machen oder im Dorf, die machen nicht die Leute, die Nomaden sind und die weit sind. Und wenn er das jetzt sagen will, der versteht das nicht genau. Oder der weiß nicht genau, was damit ist. Und deshalb, man sollte aufpassen. Man kann nicht seine Aussage hier annehmen. Das ist das Gleiche, wenn jemand, der die deutsche Sprache nicht kennt oder die deutsche Kultur nicht kennt, und er muss ein Zeugenaussage gegen jemanden machen, und diese Person hat richtig gehandelt. Aber bei der Person ist das nicht in Ordnung. Überlege dir, eine Person versteht nicht, wie die Lage hier ist. Und eine Person macht etwas normal, aber die Person versteht das nicht. Und er denkt vielleicht, das wäre falsch und es wäre nicht richtig und so weiter. Er denkt so, aber die Leute denken anders. Und das ist genauso, wenn ein Nomade oder im Weiten lebt, der weiß nicht genau, was die Leute im Dorf machen genau und was sie damit meinen. Und deshalb musste man in solchen Themen aufpassen, weil man Leute nimmt als Zeugen, die verstehen, was los ist und was damit gemeint wird, wenn man etwas getan hat oder gemacht hat. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم رواه البخاري وتمامه فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة استدل أهل العلم بهذا على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال كان ظاهر حال الإنسان أنه على خير يكفي بذلك لأن الشهادة يا أخوة تحتاج إلى الإنسان العدل وهو الذي إن قال نقل كما سمع وإن رأى نقل كما رأى وكذلك في دينه عدالة إنما إذا كان في دينه كان والعياذ بالله معروفا بالكذب ومعروف بهذه الأمور فهذا ما تؤخذ شهادة مثل هذا الإنسان فعندنا مهم أيضا أن نعرف من هو الشاهد لذلك بارك الله فيكم ابن كثير في الإرشاد نقل أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم أنا أعرفه قال بأي شيء تعرفه قال بالعدالة والفضل فقال هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعاملك بالدينار والدرهم الذي يستدل بهما على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك قال ابن كثير رواه البغوي بإسناد حسن تبت قال له عمر هل هو جارك تعرفه في الليل والنهار يعني عاشرته فقال لا قال هل عملك بالدينار والدرهم لأن دينار الدرهم معروف اللي فيها وراء واللي ما فيها وراء. قال فهل رافقته أو رافقك في السفر، لأنه يستدل به على مكارم الأخلاق. قال لا. قال إذا أنت ما تعرفه جيب لي واحد تعرفه. يعني الشاهد يجب أيضا أن يعرف، بارك الله فيكم، وهو على ظهر الإنسان. أما ما في سريرته فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. عمر رضي الله عليه هاد أني ريدا قالت كذاك تدغني دي فخويا بتقولي دلوقتي وغد أوفنبارت صوت سيد فم خفيت من صلى الله عليه وسلم في دي لوتي ظاهرة. تفت من أنا بيرزون إدفاس إم هرتسن هاد ودين فيسي بس نيت صوت سيد فم خفيت من صلى الله عليه وسلم wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart und er könnte sagen, was die Leute im Herzen haben durch die Offenbarung. Aber die Offenbarung, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, die Offenbarung ist unterbrochen. Es gibt nicht mehr Offenbarung. Deshalb wir nehmen die Leute jetzt oder beurteilen die Leute nach ihren Äußerlichkeiten. Das wird nach ihren Taten oder Handlungen, die öffentlich sind. Und weiter, das war Bukhari. Weiter, barakallahu fikum, sagt der Umar, wenn uns etwas zeigt, was gut ist, dann haben wir Vertrauen zu ihm und wir es zu uns nah. Wenn er auch etwas im Herzen hat, was nicht richtig ist. Und wer aber nach außen sozusagen äußerlich schlecht handelt, wenn er auch gute Absichten hat im Herzen, aber wir nehmen ihn so, wer nach Äußerlichkeit ist, deshalb passen wir auf vor dieser Person und der wird uns nicht nah. Das geht darum, hier, die Person, wie er sozusagen, was er, wir beurteilen die Leute nach ihren Erscheinungsbildern, nach ihren wirklich offenkundigen Handlungen. Aber was sie im Herzen haben, das ist nicht unser Thema oder das ist nicht unsere Beurteilung. Außer, dass die Leute sagen, was sie haben im Herzen. Da kann man sagen, nein, das ist falsch oder nicht richtig, was du machst und so weiter. Das heißt, Barakallahu fikum, das geht hier darum, speziell um, oder spezifisch hier, um Zeugenaussagen. Wenn ein Zeuge kommt und dieser Zeuge ist bekannt, dass dieser Zeuge nicht gut ist, dass dieser Zeuge lügt und betrügt, dann können wir diese Person nicht annehmen als Zeuge. Aber wenn wir eine Person haben, der ist bekannt unter den Leuten, der lügt nicht, der betrügt nicht und der ist allgemein, der ist gut in der Religion, da kann man nicht sagen, aber in seinem Herzen trägt er das und das und das. Das können wir nicht wissen. Und deshalb, barakallahu fikum, bei Zeugenaussage, nach unserer Religion, ist die Sache so, wir müssen auch die Zeugen prüfen, ob sie als Zeugen akzeptiert werden können oder dürfen oder nicht. Nicht, dass wir irgendjemanden auf der Straße finden und dann kommen wir, barakallahu fikum, und nehmen wir. Und das haben wir voriges Mal in dem Hadith von Abu Dawud, barakallahu fikum, erklärt. Und zwar, der Prophet sagte, وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ أو غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ. Das heißt, die Zeuge von einer Person wird nicht angenommen, wenn man weiß, dass diese Person schon Probleme mit seinem Bruder hat und dass er ihn hasst vielleicht. Da kann man das nicht annehmen, weil man denkt, aha, der hasst ihn, die haben Probleme untereinander und bestimmt wird er gegen ihn was aussagen, damit er das befriedet, was er hat. Also man muss aufpassen und die Richter natürlich, die wissen, wie sie das machen, weil das lernen. Und wenn man barakallahu fikum nicht weiß, wie die Person ist, dann könnte man auch Zeugen holen, die Zeugen bestätigen. Zum Beispiel, es gibt ein Problem zwischen mir und ihm. Und wir wollen Zeugen. Wir wollen den Bruder. Und der Bruder, der Richter sagt, ich kenne ihn nicht. Deshalb wollen wir die anderen zwei Brüder, die bezeugen, dass er in Ordnung ist. Und dann er darf als Zeuge aussagen in dem Problem zwischen uns. Weil das, sozusagen, weil Zeugenaussage nicht leicht ist. Du kannst durch eine Zeugenaussage jemanden zerstören, ruinieren. Und manche Leute vielleicht auch schwören und machen alles, was sie wollen. Aber die wissen nicht, was am letzten Tag passiert. Aber in Dunya auch. In diesem Leben ist es wichtig, dass man weiß, wie die Sache ist. Und so barakallahu fikum, Ibn Kathir, hat erzählt, dass ein Mann zu Umar ibn Khattab kam und er wollte Zeugenaussage machen. Umar kannte die Person nicht. Und deshalb hat er ihm gesagt, wer kann dich sozusagen bestätigen? Dann sagte einer, ich. Umar sagte ihm, okay, ist er dein Nachbar? Ist er dein, kennst du den Mann? Der andere sagte, ja. Kennst du den Zeugen? Der andere sagt, ja, ich kenne ihn. Umar sagte ihm, wie hast du ihn gekannt? Mit seiner Redlichkeit und mit seiner guten religiösen Ausführung oder Führung. Der sagte, dann Umar hat weiter gesagt, ist er dein Nachbar? Du siehst ihn in der Nacht, du weißt, was er in der Nacht macht und am Tag macht. Und du siehst ihn, wenn er rausgeht und reinkommt. Der Mann sagte, nein, der ist nicht mein Nachbar. Dann sagt er Umar, okay, hast du ihn gekannt durch finanzielle Behandlung unter euch? Das bedeutet bezüglich Dinar und Dirham, Gold und Silber. Und dann man sieht bei ihm, dass er Taqwa hat, das bedeutet, dass er Allah fürchtet beim diesem Austausch und so. Er sagte nein. Dann hat er ihm gesagt, okay, war er mit dir auf einer Reise, damit du seinen Charakter kennst, weil durch die Reise den Charakter von den Leuten gekannt wird. Der sagte ihm nein. Dann hat er ihm gesagt, du kennst ihn nicht. Ich akzeptiere nicht, hol einen anderen, der dich kennt. Weil im Islam, wenn jemand Zeugenaussage macht, dann muss er bekannt sein. Da muss man wissen, wer diese Person ist. Sonst wird jeder eine Person bringen, der wird ihm was zahlen und der sagt ihm, mach Zeugenaussage. Und er sagt, das geht nicht. Zeugenaussage kann eine Person ruinieren. Deshalb, barakallahu fikum, viele, wir hören das immer, dass man gesagt hat, ja, Umar sagte, wenn du eine Person richtig kennenlernen willst, dann fragst du nach diesen Themen. Hast du mit ihm gelebt? Hast du eine Reise mit ihm gehabt? Hast du mit ihm gehandelt wegen Geld? Diese drei. Und wirklich, das stimmt. Weil die Leute Geld mögen, weil die Leute auf der Reise, die sind unter Stress und unter Stress zeigt man sich, genau. Und natürlich auch, wenn man mit den anderen lebt, dann weiß man, wie sie sind. Deshalb, barakallahu fikum, Zeugenaussage ist nicht leicht in unserer Religion. Und das gilt auch nicht nur für Probleme unter den Menschen, sondern das gilt über Wissen in der Religion. Das heißt, wenn wir von jemandem Wissen nehmen, dann müssen wir auch wissen, wie die Person ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb haben wir diese Hadith-Lehre, man sagt, die Redlichkeit einer Person und die Genauigkeit einer Person. Die Redlichkeit ist sehr wichtig. Weil wenn eine Person nach draußen sich gut macht und sowas, aber man weiß, dass er die Religion nicht praktiziert und dass er große Sünden macht und Bid'a und so weiter, aber dann spricht er über, wie zum Beispiel jetzt, wenn jemand im Internet hier sitzt und er spricht im Internet, aber die Leute kennen nicht, wie diese Person zu Hause ist und was diese Person zu Hause macht. Und subhanallah, ich meine, viele, die hier im Internet sitzen und die reden über Islam gut, in Wirklichkeit, wenn du diese Leute triffst, oder wenn du diese Leute wirklich, wenn du nachhackst, wer diese Leute sind, dann ist das katastrophal. Dann ist das, Allah, katastrophal. Natürlich auch in diesen Chaträumen und sowas im Internet heutzutage. Siehst du Leute, die chatten und der macht sich so gut, der wäre Sheikh al-Islam und so weiter. Einmal hat jemand mit mir diskutiert hier im Internet und er schreibt und sowas. Und einmal habe ich diese Person gesehen. A'udhu billah. Ich habe gesagt, Junge, geh erstmal lernen. Und erstmal kümmere dich um dich selber, bevor du über solche große Themen sprichst, was du sagst. Viele beten nicht. Beten nicht. Nicht nur Frühgebet nicht. Die meisten Frühgebet sowieso nicht. Diese Sunna-Praktizierung ist null. Aber nur großen Mund und lange Zunge. Deshalb man muss wissen, von wem man nimmt. Allah, es gab jemanden hier im Internet hier, der hat über Islam gesprochen und wenn man hört, ja, und ich warne euch von dem und vor dem und so weiter. Am Ende, man hat gesehen, was diese Warnungen waren. Ich weiß nicht, wie viele Frauen hat er gehandelt mit denen. Das war nur wegen dieses Thema. Weil das war nicht wegen Religion und so weiter. Aber Alhamdulillah, dann wurde er, subhanallah, ein Betrüger wird immer auch an Betrügern, sage ich jetzt, gerät an sie. Wallah. Und er gerät an eine Betrügerin, eine Frau. Die war schlimmer als er. Sie hat ihm gesagt, ja, ich bin Muslima. Und so. Und die war weder Muslima noch was anderes. Die hat ihn fertig gemacht. Aber mit Allah und Subhanahu. Deshalb soll er mal aufpassen. Denn es geht auch nicht nur um Zeugenaussage im Gericht, sondern Barakallahu und es geht auch um Religion allgemein. Wallahu ta'ala ala. Wa an Abi Bakr, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر في أكبر الكبائر متفق عليه الحديث طبعا هو عند البخاري ومسلم والحديث طويل بارك الله فيكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر سئل عن أكبر الكبائر وقال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وفي آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم اتكى وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ورددها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا أبو بكر رضي الله عليه قال حتى قلنا ليته سكت صور أنهم يتمنوا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم لخوفهم من هذه المسألة مسألة أن يشهد زورا والعياذ بالله وشهادة الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه بأنه هو الحق وأن خلاف ذلك هو الباطل هذه شهادة السور والعياذ بالله فذلك ينتبه الإنسان وإياك أن تشهد على شيء وخاصة في مثل هذا الزمان انتبه هذا الزمان إياك أن تشهد على شيء إلا أن تعرفه بشكل صحيح ومتأكد منه 100% وقلنا هذا هو الكلام أنه خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها بأنه متأكد 100% فلذلك ما عنده مشكل أن يقول ولذلك بارك الله فيكم في هناك ضوابط للشهادة بارك الله فيكم أبو بكر رضي الله عليه erzählt dass der Prophet صلى الله عليه وسلم die falsche Aussage unter den größten Sünden erwähnt hat sallallahu alaihi wa sallam das die Überlieferung bei Bukhari Muslim Abu Bakr radhiyallahu anhu hat erzählt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte soll ich euch verkünden welche unter den Sünden die größten sind dann sagte der Prophet wir haben gesagt doch sag uns o Prophet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte erstmal Ashirk billah beigesellt dann schlecht sein zu den Eltern und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der hat dann fortgefahren mit diesen Sünden Und dann hat der Prophet sich gesessen und er sagte, auch aufpassen vor falschen Aussagen, Zeugenaussagen. Abu Bakr sagte, der Prophet hat das wiederholt, wir haben uns gewünscht, dass er jetzt schweigt, dass er nicht mehr das wiederholt, weil sie so große Angst bekommen haben, dass man eine falsche Aussage, Zeugenaussage macht. So, man muss aufpassen. Falsche Zeugenaussage bedeutet, dass man etwas sagt, was nicht die Wahrheit ist. und die anderen denken, dass dies die Wahrheit wäre. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren in diesem Zusammenhang. Und das ist natürlich, da muss man aufpassen, heutzutage, wenn man nicht richtig die Sache kennt, wenn man nicht richtig die Sache kennt, sollte man lieber schweigen. Und wenn die Leute untereinander Probleme haben, das ist natürlich, in der Religion darf man keine falsche Aussage machen und auch unter den Problemen zwischen den Leuten, möge Allah uns bewahren. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشهد أو دع. الحديث ضعيف بارك الله فيكم ولكن المعنى حقيقة هو صحيح المعنى أنه الإنسان ما يشهد إلا على شيء متأكد منه أنه رأى أو سمع أو إلى غيره بارك الله فيكم. The snake says von ابن عباس es wurde überliefert dass der Prophet صلى الله عليه وسلم einem Mann sagte, siehst du die Sonne? Er sagte ihm, ja, ich sehe die Sonne. Er hat ihm gesagt, wenn du Zeugenaussage machst, dann mach genau wie das oder sag nichts. Also du musst so sonnenklar das gesehen haben oder gehört haben und so weiter, damit du Zeugenaussage machst. Aber diese Überlieferung ist schwach. Man kann das nicht als Beweis nehmen. Aber die Bedeutung ist ja schon richtig. Man sollte nicht aussagen, wenn man nicht genau weiß. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. بارك الله فيكم. هنا بيمين وشاهد في بعض الأحيان تؤخذ هذه الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. والحديث دليل على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين وليه ذهب جماهير من الصحابة والخلف وغيرهم وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والهدوية ومالك. قال الشافعي عمدتهم هذه الأحاديث واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوة لكن يعظم شأنها فإنها إشهاد لله تعالى أن الحقيقة كما يقول ولو كان الأمر على خلاف الدعوة لكان مفتريا على الله أنه يعلم صدقه فلما كانت بهذه المثابة العظيمة هابها المؤمن بإيمانه وعظمها بإيمانه وعظمة شأن الله تعالى عنده أن يحلف بها كاذبا وهابها الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله تعالى لمن حلف يمينا فاجرا فلما كان لليمين هذا الشأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد وقد اعتبرت الأيمان فقط في اللعان وفي القسامة في مقام في القسامة في مقام الشهود. انتبهوا بارك الله فيكم. الأصل الشهادة تكون بشاهدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه يعني البينة على المدعي بشاهدين أو كذا أو يمين الآخر ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين هذا في بعض الأحيان وليس في كل شيء يعني مثلا أعطيكم مثال على هذا بحيث أن الإنسان في حقوق الناس بارك الله فيكم الشاهد واليمين فقط يعني فيها نظر عند بعض أهل العلم لأنه قد يكون الشاهد مشترى مثلا والثاني يحلف يمين ما عنده مشكلة خاصة في مثل زمان اليوم. أما الأصل هو الشاهدين بحيث الاثنان يعني مسألة أنهم يفتعلان أو أنهما يكذبان أقل من قضية أن يكون الشاهد واحد. وبالنسبة لليمين إذا كان الإنسان معروف أنه يعظم هذه المسألة ويخاف هذه المسألة فلا بأس ولكن في بعض الأحيان وليس في كل شيء. مثلا في شاهدان، شاهد مات، شاهد مات، وبقي الآخر وصاحب الحق يحلف يمين، والآخر طرف الآخر ما يريد يحلف، فهنا لا بأس يؤخذ بالشاهد اليمين. أو مثلا في قضية قتل أو في قضية سرقة أو في قضايا مثل معينة يؤخذ حتى بشاهد واحد. وطبعا هناك أدلة أخرى، أو هناك بارك الله فيكم قرائن، ففي عندنا قرائن وعندنا أدلة وعندنا شهادة، فهذه مسائل مهمة للحكم. لذلك قال بعض أهل العلم مثل عمرو بن دينار أن هذا الحديث هو في الحقوق دون الحدود، في الحقوق دون الحدود، والله تعالى على أعلم. ولكن بارك الله فيه، ومنهم من قال أنه هذه حكاية حالية وليست عامة، أنه بعض الأحيان وليست في كل الأحيان، فالأصل شاهدا، ولكن أحيانا يؤخذ أيضا بالقرائن وشاهد واحد أو بيمين. بارك الله فيكم. حديث 1000 ابن عباس رضي الله عليه erzählt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gerichtet hat für eine Person mit seinem Schwur und mit einem Zeugen. Das ist ein Zeuge und ein Schwur. Und Abu Huraira hat auch sowas überliefert. Und das war Abu Dawud al-Tirmidhi. Das heißt, normalerweise, wir kennen das in unserer Region, wenn ein Richter richtet, dann braucht er zwei Zeugen. Weil der Prophet صلى الله عليه وسلم, der Mann sagte, Hadith ibn Abbas auch, der sagte ihm, du sollst zwei Zeugen bringen oder der schwört. Entweder zwei Zeugen oder der schwört. Das angenommen, ich sage, er hat von mir 1000 Euro genommen. Ich muss zwei Zeugen bringen oder ich muss Beweise holen. Oder er sagt, ich schwöre bei Allah, ich habe von ihm nicht genommen. Dann hat er recht, nicht mehr. Vielleicht hat er von mir genommen, ja. Aber so ist die Regel in diesem Zusammenhang. Damit nicht jeder behauptet, dass die anderen mit ihm was getan haben oder von ihm weggenommen haben. Das kommt nachher in dem Hadith 1312. Aber der Prophet hat hier ein Zeugen genommen und Schwur hat er genommen und hat demjenigen Recht gegeben. Gilt das für alles, gilt das nicht? Manche Gelehrten sagen, das gilt für alles, andere sagen, nein. Das gilt nur für bestimmte Themen. Für bestimmte Themen. Oder für bestimmte Situationen. Wallahu ta'ala alam, das stimmt. Das gilt für bestimmte Themen, bestimmte Situationen und nicht für alles. Weil normalerweise die Regel so ist, man braucht zwei Zeugen. Mindestens. Bei bestimmten Themen vier Zeugen. Vier Zeugen. In einem Thema, man braucht keine Zeugen. Zum Beispiel, wenn ein Mann behauptet, seine Frau wäre fremdgegangen. Oder der sagt, ich bin reingekommen, ich habe meine Frau, ein Mann behauptet, der hat seine Frau mit einem Mann in Sinne, Handlung gesehen. Hier, da brauchen wir keine Zeugen. Der schwört bei Allah viermal und die schwört bei Allah viermal, dann schwört er die fünfte und die schwört die fünfte. Das heißt, auch wenn man sagt, ja, diese Leute haben jemanden getötet, dann schwören sie. Eine Gruppe zum Beispiel, das heißt Qasama, und wir haben darüber gesprochen, dass zwei Leute behauptet haben, dass Juden damals einen Bruder von dem anderen getötet haben und so weiter. Sabarakallahu fikum, das gilt in bestimmten Fällen. Und deshalb haben wir in Zeugenaussagen, wir haben Indizien, wir haben Beweise, und wir haben, oder in Gerichtsverhandlungen, wir haben Indizien, Beweise und Zeugen. Und dann kann der Richter entscheiden, ob er richtet oder nicht. Das sind die drei Themen. Das heißt, es gibt Indizien, es gibt Zeugenaussagen und es gibt Beweise. Wenn man das nicht hat, dann gibt es die Möglichkeit zu schwören. Und dann, angenommen jetzt, Es gibt fünf Zeugen. Und diese Zeugen, die haben gesehen und so weiter. Nicht wie in unserer Zeit. Es gibt mal in unserer Zeit, wenn du 1000 Zeugen holst, glaubst du ihnen nicht. Weil es gibt mal, die haben was im TV gesehen. Und die denken, das wäre richtig. Wenn wir jetzt Leute bringen und die müssen gegen den Islam, oder die sollten gegen den Islam Zeugen Aussagen machen, Zeugeaussagen machen, dann haben wir verloren, in jedem Gericht. Da wird man Tausende finden, die bereit sind zu lügen. Das geht darum, barakallahu fikum, wer die Person ist, wie, in welchem Fall und so weiter. Aber angenommen, du hast recht, und du hast keinen Zeugen. Und der andere bringt falsche Lügner, bringt er. Und die machen sozusagen eine profi-betrügerische Lügenaussage. Der Richter hat keine andere Möglichkeit. So ist das. Wie diese heutzutage Aussage gegen Aussage. Was kannst du machen? Jemand vielleicht hat was getan und sowas. Aber es gibt natürlich die Richter, die haben das gelernt und die wissen, wie sie das Barakallahu machen. Okay, das war es für heute, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann schön für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Ich vergesse, liebe Brüder und Schwestern im Internet auch, morgen ist kein Koranunterricht, sondern morgen machen wir weiter mit Al-Adab al-Mufrad von Bukhari. Koranunterricht am Freitag. Und Islambildungstreff Leipzig, barakallahu fikum, ist am am Samstag, bin ich da'ala. Bei uns hier, das fängt ab 14 Uhr, inshallah. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.